Das musst du gesehen haben. Nein, muss ich nicht. Das musst du gelesen haben. Nein, muss ich nicht. Das musst du probieren. Nein, muss ich nicht. Das musst du demonstrieren. Nein, muss ich nicht. Da musst du auch reingehen. Nein, muss ich nicht. Das musst du doch einsehen. Nein, muss ich nicht. Du musst mit dir harmonieren. Nein, muss ich nicht. Du musst mitmarschieren. Nein, muss ich nicht. Gerade biegen. Nein, muss ich nicht. Ich muss gar nicht außer schlafen, trinken, atmen und ficken.